Wir verkaufen jetzt jeden, den wir finden, denn die Mitte sehr knapp. Ho, rede nicht von Untergrund, ich gebe mich nach der ganzen Zeit nicht mit dem Mittelmaß ab. Gib mir einen Fuffi plus deine Mutti und ich rappe alle deine Texte on point. Halte dich für den deutschen Too Short, doch du hast dein erstes Mal Sex nur geträumt. Gib mir das Mic für nur eine Sekunde und ich zeige dir den Weg nach draußen, nur Tunte. Jeder kann gerne mal gegen mich und meine Leute betteln, komm vorbei, ich lass dich ein. Keiner kann ohne Kiss Hip-Hop erkennen, nur denkt, jeder, der am Radio läuft, muss top sein. Ich schreibe keine Texte, man, nein, nehme das Mic und brülle meinen Bezirk rein. K.I.Z.Q., wer macht Faxen? Wir kommen auf die Bühne, klauen dir das Mic und machen dich kaputt vor all deinen Atzen. Nach dem Battle kann man dich faxen. Für uns bedeutet Rap, Rap und Frauen und Geld und Schweine haxen. Du hast leider gar keine Kondition. Geh wieder zurück zu deiner Wohnung, dich erholen. Deine Texte toll referiert, doch verstehen tun sie nur deine Kommilitonen. Kein Geld für Equipment, doch Matten zum Kiffen. Ihr produziert Scheiße wie Kaffee und Kippen. Dass dein Album Opfer ist, spielt jetzt mittlerweile auch keine Rolle mehr, denn deine Back-It-Release-Party scheitert an der Ausweiskontrolle. Deine Aussprache klingt wie Pisse zum Beat, deine Flows eine 1:1 Twister-Kopie. Ihr seid realistische G's und euch Plastikpistolen vom Dispo-Kredit. K.I.Z.Q., wer macht Faxen? Wir kommen auf die Bühne, klauen dir das Mic und machen dich kaputt vor all deinen Atzen. Nach dem Battle kann man dich faxen. Für uns bedeutet Rap, Rap und Frauen und Geld und Schweine haxen. Wenn du irgendwelche weiblichen Verwandten hast, die dir nicht ähnlich sehen, dann bring sie her. Tarek ist Au-pair bei deiner Freundin, sie klingt wie Cher. Jede Nacht dein Ghetto ist die Sesamstraße. Du tauschst das Mic gegen Flügel und Harfe, weil ich dich für deine Lügen bestrafe. Deine einzigen Fans, Ziegen und Schafe. Ich rühre wie ein Hirsch auf der Pirsch, wie ein Jäger. Habe mehr Schwanz als 18 Neger. Als gottischer Schuh war er nicht bei der Sache unschlecht gelaunt. Alle, die dich hassen, lieben meinen Sound. Deine Crew sind die Nachkommen der Village People. Du weißt nicht, was eine Nutte ist, denn du hast keinen Spiegel. Ich konnte dich schon im Dreirad betteln. Du bist aus Glück auf der Bühne mit Geheimratsecken. K.I.Z.Q., wer macht Faxen? Wir kommen auf die Bühne, klauen dir das Mic und machen dich kaputt vor all deinen Atzen. Nach dem Battle kann man dich faxen. Für uns bedeutet Rap, Rap und Frauen und Geld und Schweine haxen. K.I.Z.Q., wer macht Faxen? Wir kommen auf die Bühne, klauen dir das Mic und machen dich kaputt vor all deinen Atzen. Nach dem Battle kann man dich faxen. Für uns bedeutet Rap, Rap und Frauen und Geld und Schweine haxen.